von deinem Dad den großen Traktor fährst. Ich nehm die Pump, sodass du urplötzlich einen roten Traktor fährst. Das ist Herr Kuchen, ich kann sehr schnell das Atom-Ur-Passwort lernen. Fix sie auf Koks und Hasch in Bern vor dem Fusionsreaktor-Kern. Ich wollte mich mit einem Girl letztens im Stadtpark zu einem Date treffen, doch sie labert so viel dumme Scheiße. I only understand Train Station, diese Waschmaschine. Und sie wird von mir noch mehr Igno zum Red als Inkasso-Briefe. Deutsche Rapper haben ihr Intellekt von der Umverpackung einer Nacho-Tüte. Also do you have the ass open, du dumme Bitch? Ich werf einen Stein, den einen deiner echt sehr harten Kumpels trifft. Am Gartentor erklär ich deiner Schwester grad, wie dumm sie ist. Doch schlechte Ausgangslage, ich hab gestern ihren Hund gefickt. Willst du mir mein Herz broken, Hurensohn? Keinen Schluck mit zu trinken ist verboten, Hurensohn. Wurdest du nie erzogen? Do you have the ass open? Do you have the ass open? Do you have the ass open? Du bist ein unlustiger Huren, so wie Seth Rogen. Willst du mir mein Herz broken? Keinen Schluck mit zu trinken ist verboten. Do you have the ass open? Do you have the ass open? Do you have the ass open? Do you have the ass open? Ich bin provokant wie Alice Blau, so wie die AfD. Ziehe 2-3 Nasen und mach Moshpit auf dem CSD. Splash ist für mich ein Tuntenfestival mit Autotune. Bang, alle Fotzen, deutscher Rap ist ein Hurensohn. Game over. Überrolle Wack MCs mit den Range Rover. Deine Mutter ist so fett, sie klaut mein Triple Whopper. Und in das Bad packt den Bar Hocker King Orgasmus hart. Rocker auf den Splash, nur hart. I like deep ass fuck. Orgasmus ist weg. Und wenn ich deine Fresse sehe, nur noch Porno Rap. Ich wichs auf Bad Moms und hole Wotti von der Tanke. Orgi 69, ich verbrenn die Flagge. Willst du mir mein Herz broken, Hurensohn? Keinen Schluck mit zu trinken ist verboten, Hurensohn. Wurdest du nie erzogen? Do you have the ass open? Do you have the ass open? Do you have the ass open? Du bist ein unlustiger Huren, so wie Seth Rogen. Willst du mir mein Herz broken? Keinen Schluck mit zu trinken ist verboten. Do you have the ass open? Do you have the ass open? Do you have the ass open? Do you have the ass open? Willst du mir mein Herz broken, Hurensohn? Keinen Schluck mit zu trinken ist verboten, Hurensohn. Wurdest du nie erzogen? Do you have the ass open? Do you have the ass open? Do you have the ass open? Du bist ein unlustiger Huren, so wie Seth Rogen. Do you have the ass open?